vertrau seinem heiligen Wort. Er gibt Vergebung, er gibt Befreiung. Komm zu Jesus, wen dürstet nach dem ewigen Leben in Gott.